Hey und herzlich willkommen zu Möwentalk Folge 2 an diesem wunderschönen Montag. Wenn ihr die Folge an Montag live hört, dann seid ihr jetzt live mit am Start. Ich bin Julius, der Moderator dieses tollen, wundervollen Formates. Und neben mir steht noch eine Person. Stell dich doch einmal schnell vor. Hallöchen, mein Name ist Rick. Ihr kennt mich vielleicht, wenn ihr regelmäßig Campus Radio hört. Ich bin ab und zu mal dabei. Ja, ich studiere hier an der Uni Kiel. Ich studiere Mathe. Mathe, leider Gottes, ja. Wow, wie ist die Reaktion, wenn du so Leuten sagst, dass du Mathe studierst? Also, wir waren mal auf einer Comedy-Show in Berlin. Da war der Typ der festen Überzeugung, dass ich irgendwas Künstlerisches studiere. Ich so, nee, ich studiere Mathe. Das hat seine gesamte Pointe zerstört. Also, wow. Ja. Scheiße. Dann hast du seinen Abend vielleicht ein bisschen versaut. Vielleicht. Aber lief danach noch gut. Ja, die okay. Show war sehr gut. Du hast sie nicht komplett aus dem Konzept gebracht. Doch. Aber gut aus dem Konzept gebracht. Was hast du denn heute so gefrühstückt? Ich habe so eine Teigtasche, die ein Kumpel mir von Famila mitgebracht hat. Eine Teigtasche? Ich habe ihn zur Schule gefahren. Aha, okay. Ja. Hat er die mitgebracht dann? Von Famila, gekauft. Okay. Und dann, aber hat er so als Austausch für den, nee, er hat dich gefahren auch noch? Nein, ich habe ihn gefahren. Okay, dann hat er das als Bezahlung sozusagen. Basically, ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Das ist ein gutes Frühstück. Bei mir ist auch irgendwie, ich habe morgens immer so gar keinen Appetit. Ich wache immer auf und generell, ich habe Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Im Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir jetzt so eine Morning-Routine gemacht. Weiß auch nicht genau, warum. Ich dachte, das hilft Leuten, da hilft es vielleicht auch mir. Und da habe ich das auch so ein bisschen integriert und hat geklappt. Also ich mache das erst seit heute. Nee, seit gestern. Ja, gut. Aber auf jeden Fall hat es ganz gut geklappt. Und ja, vielleicht bringt einem das auch was, dass man so Appetit bekommt, weil sonst habe ich immer gar keinen Hunger. Und ich esse meistens dann süß einfach immer. Wenn ich keinen Appetit habe, dann esse ich einfach Nutella-Brot oder so. Das ist Nougat-Creme-Brot. Und das geht dann immer runter. Verständlich. Ja. Du hast uns ein wunderbares Thema auch mitgebracht. Da geht es ja bei Möwentalk immer darum, wir sprechen ein bisschen über ein bestimmtes Thema mit einem Gast, gehen ein bisschen nach einem Deep Dive in das Thema rein. Welches Thema hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe heute mal das Thema Behinderung auf dem Campus mitgebracht. Sowohl physische Behinderung als auch mentale Behinderung. Ich habe nämlich eine Gehbehinderung und Autismus dazu. Darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Dazwischendurch kommt auch noch mal ein bisschen Musik. Die werdet ihr gleich auch schon hören. Du hast uns auch ein paar Songs mitgebracht und die werden wir dann gleich hören, werden ein bisschen darüber reden und werden eine tolle Zeit haben heute. Einfach die Stunde von 14 bis 15 Uhr werdet ihr gut unterhalten sein. Wir starten jetzt auch schon in den ersten Song. Hast du uns denn schon was mitgebracht? Auf jeden Fall und zwar von einer meiner absoluten Lieblingsbands, Frei von Kafkiez. Viel Spaß dabei und bis gleich. Da sind wir wieder bei Möwentalk an diesem tollen Montag. Ich stehe hier immer noch im Studio mit Rick. Hallöchen. Und wir reden heute über ja, ein Leben mit Beeinträchtigung, ein Studium mit Beeinträchtigung, denn du hast Beeinträchtigung. Welche sind das denn? Also ich habe eine Gehbehinderung, ich habe immense Schmerzen in meinem rechten Knie, weswegen ich auch einen Gehstock habe unter anderem. Und des Weiteren habe ich halt Autismus, also ich habe eine Autismus-Spektrum-Störung und ja. Und wir werden heute ein bisschen darüber reden, deine Erfahrungen in deinem Alltag, deine Erfahrungen auf dem Campus, im Studium, wie gehst du damit um? Und ja, wie geht man vielleicht generell um, wenn man ja eine Beeinträchtigung hat, aber trotzdem den Alltag bestreiten muss? Werden dir da vielleicht auch ein paar Steine in den Weg gelegt oder wirst du da unterstützt? Darum wird es heute gehen. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert, mal ein paar Fakten rausgesucht, denn laut einer Erhebung des Deutschen Studentenwerks von 2016 haben 11% der Studierenden eine oder mehrere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die sich erschwerend auf das Studium auswirken. Darunter sind psychische Krankheiten, chronische Krankheiten, aber auch körperliche Beeinträchtigungen. Und diese Studierenden, die studieren oftmals länger, wechseln häufiger den Studiengang oder die Hochschule, unterbrechen ihr Studium mehr als doppelt so häufig und sehen auch ihr Lebensunterhalt als weniger gesichert an. Kannst du diese Fakten so relaten? Also würdest du, wenn du das jetzt hörst, denkst du, okay, das ist bei mir ähnlich gewesen oder bei Menschen, die ich kenne, ist das auch ähnlich gewesen? Auf jeden Fall, ja. Also vor allem die Sache mit, dass mein Lebensunterhalt nicht so sicher ist wie bei anderen Leuten. Ich arbeite halt im Einzelhandel und das ist nun mal schwierig mit einem kaputten Knie und dem Fakt, dass ich manchmal halt nicht laufen kann, da dann wirklich richtig zu arbeiten. Sind deine Beeinträchtigungen, hast du die seit der Geburt sozusagen oder ist ein Unfall passiert oder hast du das einfach schon dein ganzes Leben lang? Also mit meinem Autismus wurde ich geboren, offensichtlicherweise. Mein Knie ist tatsächlich so sehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht, durch einen Unfall in der 8. Klasse passiert. Das war ein Skiunfall, wo ich mir mit dem Skier richtig schön das Knie weggefetzt habe. Ich werde jetzt keine Details sagen, weil das war ziemlich ekelhaft. Und danach hatte ich halt ziemlich starke Schmerzen, die dann irgendwann weggegangen sind und halt jetzt seit einigen Jahren wieder so richtig aufflären. Okay, also es ist wiedergekommen sozusagen, ja, die Schmerzen. Aber ist es jetzt, du warst dann vielleicht auch beim Arzt oder so und konnte das aber nicht zurückgeführt werden, woran das jetzt genau gelegen hat? Also das ist auch eine Sache, kein Arzt glaubt mir. Okay. Wenn ich zu einem Arzt hingehe, vor allem als das Ganze passiert ist, war es halt ein Schulunfall. Das heißt, ich durfte nur zu Ärzten hingehen, die von der Versicherung von der Schule eingesehen wurden. Und die haben mir halt nicht geglaubt. Ich hatte mehrere MRTs, ich hatte mehrere Scans an meinem Knie, ich hatte lange Zeit Physiotherapie. Keiner hat mir wirklich geglaubt, dass ich Schmerzen habe und dass ich nicht laufen kann, weswegen ich halt nie eine Diagnose gekriegt habe. Okay, das erschwert dann natürlich auch die weitere Behandlung dann ziemlich. Ziemlich, ja. Dann hast du auch Autismus angesprochen. Vielleicht kannst du das einmal nochmal erklären, was genau ist Autismus oder wie äußert sich das auch? Also was sind so die Merkmale, was du jetzt in deinem Leben merkst, dass du autistisch bist? Also Autismus, wir wissen den genauen Grund für Autismus nicht. Es ist nicht wie bei vielen psychischen Krankheiten beispielsweise eine Imbalance von Chemikalien im Gehirn, sondern es ist sehr wahrscheinlich einfach die Hirnstruktur, die anders ist. Und es sorgt dafür, dass ich beispielsweise, also jetzt für mich selber, ich habe eine sehr schwere Zeit damit, Emotionen in anderen Leuten zu erkennen oder auch in mir selber. Genauso wie Social Cues. Ich bin generell so zwischenmenschlich. Es ist sehr schwierig für mich, manchmal zu verstehen, was eine Person von mir will. Des Weiteren eben solche Dinge wie, was man ja immer bei ADHS so spaßeshalber sagt, ich kann nicht stillstehen, ich muss irgendwas machen mit meinen Händen, ich muss mich irgendwie bewegen. Ich kann nicht in Stille sitzen, Stille ist grausam. Ich werde immens schnell überwältigt von lauten Geräuschen, von hellem Licht. Ich bin sehr empfindlich auf äußere Reize und habe eben dadurch auch gegebenenfalls tatsächlich Meltdowns. Also komplette Zusammenbrüche würde ich es nicht nennen, aber komplette Überwältigung, wo ich halt nichts mehr hinkriege. Das klingt ja auch so, als würde das den Alltag sehr beeinflussen. Also auch Dinge, die für andere Menschen einfach alltäglich sind, wo man sagt, okay, da sehe ich jetzt eigentlich kein Problem, stellt bei dir halt dann schon eine Herausforderung dar. Wir werden gleich auch nochmal ein bisschen über Erfahrungen sprechen, die du gemacht hast. Aber mich würde jetzt noch interessieren, wann das diagnostiziert wurde. Also man wird damit ja geboren, aber war das auch als im Kindesalter schon klar oder wie war da auch der Forschungsstand? Also ich denke mal, gerade in so einem Gebiet verändert sich das ja ziemlich schnell irgendwie über die Jahre, was da bekannt ist über die Erkrankung. Wie war das so, als du noch ein Kind warst? Also als ich noch ein Kind war, war es ziemlich eindeutig. Kinder äußern das Ganze ja auch sehr viel anders als erwachsene Menschen. Und mein Problem ist halt der Fakt, dass ich eine AFAB-Person bin. Das heißt, ich wurde als Frau sozusagen geboren, in Anführungsstrichen. Und bei weiblich gelesenen Personen oder bei AFAB-Personen wird das Ganze halt nicht wirklich diagnostiziert, weil das gesamte Diagnostikkriterium auf Männer- und AMAB-Personen abgebildet ist. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Man wird allerdings nicht wirklich viele Psychologen finden, die einen da diagnostizieren, wenn man AFAB ist. Weswegen ich auch selber noch keine offizielle Diagnose habe, aber ich war auch sehr lange im Austausch mit mir selber, ich habe sehr lange recherchiert, ich war sehr lange im Austausch mit anderen diagnostizierten autistischen Personen und wir sind uns alle ziemlich einig, ich bin nicht neurotypisch. Okay. Und da bist du dann aber schon auf dich selbst gestellt. Das ist ja auch vielleicht nochmal mehr Druck einfach da. Und auch dieses, du hattest das ja bei der Erkrankung mit deinem Knie schon, dass dir keiner geglaubt hat. Bei dem Autismus jetzt auch, weil du es ja nicht dann belegen kannst. In dem Sinn, du weißt es natürlich, du hast dich recherchiert, die Symptome passen auf dich. Aber du kannst es eben auch nicht wirklich belegen mit einem Beweis, wo ein Stück Papier. Das stellt ja wahrscheinlich auch nochmal einen größeren Druck dar. Aber erfährst du denn viel Unterstützung, sage ich mal, wir werden ja gleich noch ein bisschen über den Alltag im Campus reden, aber bei so Institutionen kann man da irgendwie, gibt es eine Anlaufstelle, wo man hingehen kann, wo man sagen kann, ich habe da und da Probleme und da gibt es dann Leute, die glauben dir zum einen und helfen dir dann auch. Auf jeden Fall, also man wird wirklich überall und immer Leute finden, die einem da zuhören und die einem da auch glauben. Hier an der Uni beispielsweise gibt es die Neurodiverse Hochschulgruppe, das ist eine neu gegründete Hochschulgruppe, die sich auch genau damit beschäftigt. Es sind alles selber neurotypische Individuen, die halt vor allem daran arbeiten, anderen Leuten auf dem Campus beizubringen, so wo kann ich mich da überhaupt dran wenden. Und an wen kann ich mich da wenden und wo kriege ich die Hilfe her, die ich brauche? Okay, also da ist man dann wenigstens nicht so komplett auf sich alleine gestellt. Welche Barrieren du im Alltag hast, werden wir dann gleich besprechen. Vorher hören wir jetzt nochmal einen Song. Hast du nochmal einen mitgebracht? Auf jeden Fall, und zwar einen ziemlichen Klassiker. Mr. Blue Sky von Electric Light Orchestra. Perfekt, dann hören wir da jetzt mal schnell rein und dann reden wir über deine Erfahrungen mit Autismus und mit deiner Knieerkrankung. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, wir sind hier immer noch bei Möwentalk. Es ist ein schöner Montag heute. Wir genießen die Zeit und wir reden heute über Studieren und Leben mit Beeinträchtigung. Und ich habe heute Rick bei mir. Hallöchen. Wir haben eben schon ein bisschen über deine Erkrankungen geredet. Du hast erzählt von deinem Autismus und von deiner Knieerkrankung, wo du bei beiden so ein bisschen das Problem hast, dass du es nicht wirklich belegen kannst. Niemand glaubt dir auch so ein bisschen und es besteht eben, oder dein Alltag wird sehr davon beeinflusst, von diesen Erkrankungen. Und darüber wollen wir jetzt noch reden. Du bist ja Student hier an der Uni, Mathe studierst, du hast du eben schon mal erwähnt. Und du arbeitest auch im Einzelhandel. Wie wird denn dein Alltag bei diesen beiden Interaktionen oder Aktionen beeinflusst von deinen Erkrankungen? Naja, also ich finde, das schönste Beispiel ist die E-Mail, die ich vor ungefähr einer halben Stunde gekriegt habe, dass jegliche Fahrstühle auf der Uni momentan nicht benutzbar sind, wegen irgendeiner Sicherheitsstörung mit der Gegensprechanlage. Das heißt, ich darf jetzt schön, egal wo ich auf diesem Campus bin, sollte ich heute nochmal irgendwas haben, Treppen steigen. Und Treppensteigen ist das Schlimmste, was du mit deinem kaputten Knie machen kannst. Das heißt, da stehst du einfach vor dem logistischen Problem. Du willst nach oben, aber es geht dann eben nicht. Und alle Fahrstühle einfach. Alle Fahrstühle. Ich weiß auch nicht warum, aber da stand halt auf einmal drin, ja, alle Fahrstühle auf dem Campus sind nicht mehr benutzbar. Wie lange? So. Keine Ahnung. Ach, einfach auf Umständen. Die haben es einfach geschrieben. Vielleicht Ratten, die Kabel durchgebissen haben. Vielleicht sowas. Ich weiß es nicht. Ich will auch keine Gerüchte jetzt hier in die Welt setzen. Ja, aber sowas ist natürlich dann ein akutes Problem, weil du willst irgendwo hin und kommst da nicht hin. Gibt es da noch mehr Beispiele auf dem Campus, wo es vielleicht nicht so barrierefrei ist? Naja, es gibt natürlich auch viele Gebäude, die einfach alt sind, die überhaupt keine Fahrstühle haben. Es gibt viele Gebäude, wo die Fahrstühle wirklich fragwürdig sind und man da nicht reingehen will. Und dann gibt es natürlich das beste Beispiel Hörsäle, die Treppen haben. Keine Möglichkeit, da hochzukommen. Das heißt, wenn vorne, wenn du nicht in der ersten Reihe sitzen willst, genau vor deinem Dozenten, dem du eh nicht zuhörst, musst du halt irgendwie anfangen, Treppen zu steigen. Und das wird echt anstrengend nach einer Zeit. Vor allem, wenn du so 7 verschiedene Vorlesungen an einem Tag hast und überall Treppen steigen musst. Merkst du da denn auch von deinen Mitstudierenden irgendwie Unterstützung? Du hast ja erwähnt, du hast einen Gehstock auch dabei. Das heißt, man sieht ja auch, dass du irgendwie eine Beeinträchtigung hast. Natürlich nicht genau, was es ist, aber man sieht ja irgendwie, da ist irgendwas los. Merkst du da irgendwie, dass du auch mal unterstützt wirst? Fragen der Leute vielleicht mal, brauchst du Hilfe? Oder lassen die dich eher in Ruhe? Also andere Studenten tatsächlich weniger. Die sind eher so nach dem Motto, du gehst deinen Weg, ich geh meinen Weg, wir kommen uns da nicht in die Quere. Meine Freunde helfen mir natürlich dauerhaft, wenn sie die Möglichkeit haben. Was ich aber erstaunlich fand, ist, was ich vor allem hier in der Mensa sehe, ist, dass die Mensa-Mitarbeiter sehr gewillt sind, dir auch zu helfen. Ich bin halt sehr oft hier unten in der Mensa, sehr oft in der Cafeteria und es ist halt schwierig, mit dem Gehstock zu gehen und währenddessen irgendwie 2 Tassen Kaffee oder ein Tablett oder sowas zu tragen. Und ich hatte schon mehrere Instanzen, wo dann eine der Mensa-Mitarbeiterinnen, der Cafeteria-Frauen, halt gefragt hat, soll ich ihnen helfen, soll ich ihnen das zu ihrem Platz bringen? Ah ja, weil das sehe ich nämlich auch, da dachte ich auch gerade an so größte Problem, wenn man in der Mensa ist, muss das Tablett noch, ich habe da schon Probleme irgendwie teilweise nicht hinzufallen, wenn ich da aufstehe, aber wenn man dann auch noch einen Gehstock hat oder auch, keine Ahnung, wenn du dann aktiv auch Schmerzen hast, so und dann das noch auszubalancieren, aber das ist ja gut, dass es da wenigstens so auf der Ebene dann Unterstützung gibt. Und du arbeitest in einem Einzelhandel auch, hast du da dann auch, weil das ist ja gerade ein Job, wo man viel auf den Beinen ist, wo du viel vielleicht auch Sachen tragen musst, hast du da dann auch irgendwie die Möglichkeit, dich mal zurückzulehnen, kurz mal hinzusetzen oder stößt du da auch auf Verständnis sozusagen? Also es gibt natürlich immer, vor allem wenn man im Einzelhandel arbeitet, die guten Klo- und Raucherpausen. Stark. Da kann man sich natürlich einfach mal hinsetzen und einfach mal für ein paar Minuten durchatmen und wenn es wirklich nicht mehr geht, dann habe ich halt auch immer die Möglichkeit zu fragen, ob ich einfach an die Kasse gesetzt werde. Dann sitze ich da halt die ganze Zeit, kann mich beruhigen, kann mich entspannen. So ist es Gott sei Dank so, dass ich den Schmerz relativ gut ausblenden kann, weil ich damit einfach schon relativ lange lebe. Das ist nun mal die traurige Wahrheit an chronischem Schmerz. Irgendwann blendest du ihn aus. Deswegen bin ich bei der Arbeit da nicht so dermaßen Deutsch. Beeinträchtigt. Beeinträchtigt, dankeschön. Ich hab das B vergessen. Aber wenn ich wirklich mal so Momente habe, wo ich merke, es geht gar nichts mehr, dann bin ich auch wirklich offen damit. Und die meisten meiner Kollegen, die meisten vom Management, die sind da auch wirklich auch offen für und sind dann auch nach dem Motto, wir wollen dir auch helfen. Weil denen bringt es halt auch nichts, wenn einer ihrer Mitarbeiter nicht mehr laufen kann. Klar, das stimmt auch. Da stößt du also sozusagen auf ein offenes Ohr. Und wie ist das mit dem Autismus? Weil das äußert sich ja meistens dann wahrscheinlich, so wie du es eben erzählt hast, ein bisschen drastischer. So, du hast auch von Meltdowns geredet. Das heißt, das ist ja etwas, was dann von einem auf den anderen Moment auch passiert, was man selber dann ja auch nicht unter Kontrolle hat sozusagen. Wie ist das da, wenn du am Campus bist, wenn du bei der Arbeit bist? Stößt du da auf Verwirrung vielleicht ein bisschen oder auf fragende Gesichter? Ich bin relativ gut darin, weil ich aber schon mein ganzes Leben damit lebe, zu masken. Also mich so zu verhalten, wie eine neurotypische Person sich verhalten würde. Der beste Tipp, den ich geben kann, ist immer noch Kopfhörer. Kopfhörer sind mein größter Freund bei dem Ganzen, weil vor allem, wie ja schon gesagt, ich verbringe sehr viel Zeit in der Mensa beispielsweise und die ist sehr laut und sehr viele Personen, sehr viele Eindrücke. Und Kopfhörer helfen mir da absolut perfekt. Des Weiteren, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann schaffe ich es mittlerweile halt auch, mich komplett auf die zu fokussieren und alles andere drumherum so auszublenden. Es ist aber manchmal, vor allem wenn man neue Leute trifft und dann beispielsweise nicht maskt oder einfach nicht die Energie dazu hat oder was auch immer, dann sind die Leute manchmal schon verwirrt, warum man mit einer sehr monotonen Stimme redet und auch, wenn es jetzt um so große Gefühlsausbrüche geht oder ich irgendwen beruhigen will, ich rede halt meistens mit einer sehr monotonen, sehr emotionslosen Stimme, weil ich das einfach nicht verstehe und das nicht kann und da sind die Leute dann meistens sehr verwirrt, aber so ziemlich jeder in meinem Freundeskreis ist da eigentlich relativ gechillt mit. Ja, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wie sich das genau äußert, wenn jetzt beispielsweise so ein Meltdown passiert, was genau passiert da mit deinem Körper, was genau passiert in deinem Kopf? Das ist eine große Triggerwarnung hier für Selbstverletzung, weil Meltdowns sind sehr ähnlich wie Panikattacken, aber in dem Aspekt, dass man sich selber verletzt. Also bei Panikattacken hast du halt dieses überwältigende Gefühl und du kannst einfach nichts mehr physisch machen. Meltdowns sind genauso, nur dass du irgendwas machen musst. Und das äußert sich meistens darin, sich selber zu schlagen beispielsweise. So äußert sich das bei mir sehr. Und das ist halt nicht besonders gut. Und ich bin mittlerweile Gott sei Dank sehr bei dem Punkt angekommen, wo ich merke, wenn dieses Gefühl zu viel wird, wo ich merke, wenn sich so alles anstaut und ich mich einfach aus einer Situation entfernen kann. Das passiert auch sehr häufig ohne Worte, dass ich dann einfach aufstehe und gehe, was natürlich auch Leute als sehr unhöflich empfinden. Das ist generell eine große Sache. Leute empfinden mein Verhalten als sehr unhöflich, was es nicht ist, so ist es nicht gemeint. Ich verstehe es einfach nur nicht. Aber vor allem, wenn ich kurz vor so einem Meltdown stehe, ist es auch etwas, was ich nicht vor anderen Leuten haben will. Aber du merkst dann schon, dass sich was aufstaut. Das heißt, es ist jetzt nicht so klack von einem auf den anderen Moment. Und dann hast du wahrscheinlich über die Jahre dann auch gemerkt, so, okay, wie gehe ich damit um? Zieht man sich dann eher zurück? Aber ich kann natürlich auch jetzt schon nachvollziehen, dass es dann für außenstehende Personen erstmal so wirkt, okay, was ist jetzt los? So, warum gehst du jetzt auf einmal? Fühlst du dich dann manchmal auch so ein bisschen irgendwie ungleich behandelt oder diskriminiert? Weil die Leute eben, es ist Unverständnis, aber es ist ja auch schwer zu erklären. Auf jeden Fall. Also Fakt ist nun mal, dass die Welt, insbesondere der Campus hier, ist nicht auf autistische Menschen ausgelegt. Vorlesungen sind laut, Seminare sind laut, es gibt viele physische Eindrücke. Du musst sehr viel hin und her rennen zwischen deinen Vorlesungen, was du vielleicht in dem Moment gar nicht mental kannst. Es ist sehr viel Veränderung, es ist sehr viel schnelle Veränderung. Und das ist etwas, was vor allem autistische Menschen einfach nicht abkönnen. Wir brauchen eine gewisse Routine, um normal in unserem Tag zu funktionieren. Und auf dem Campus hast du diese Routine meistens nicht, weil dann ein Professor dir eine Viertelstunde vorher schreibt, dass ein Seminar nicht passiert. Und dann denkst du dir so, fuck, ich habe mich komplett darauf eingestellt und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Das ist auch dieses Executive Dysfunction nennt man das, wenn man eigentlich weiß, man könnte jetzt auch etwas anderes tun, sich aber so auf etwas eingestellt hat, dass man einfach nichts anderes tun kann. Und das ist auch was sehr viele Leute schlicht und ergreifend nicht verstehen und einen dann als faul bezeichnen oder es Prokrastinieren nennen, wenn es halt nicht das ist. Das heißt, auch da wieder wenig Aufklärung einfach über die Krankheit und natürlich dann auch mit dem so Unverständnis mit dem Verhalten, was da nicht nachvollziehen werden kann. Wir werden jetzt gleich, jetzt hast du schon mal ein bisschen darüber geredet, nochmal über deine Erfahrung geredet und du hast eben auch schon mal so ein paar Tipps, die dir selber geholfen haben, angesprochen. Und da werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Das heißt, vielleicht hilft das auch den Leuten, also einmal Tipps vielleicht für Leute, die nicht betroffen sind, dass die einfach ein bisschen mehr verstehen, okay, ich merke gerade, da passiert irgendwas, wie kann man mit der Person in dem Fall umgehen, aber auch für dann autistische Personen selber irgendwie, vielleicht ist das ja für manche, die haben jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt oder wissen selber nicht, wie ich damit umgehen soll, ist ja dann auch bestimmt ein bisschen schambehaftet irgendwie in unserer Gesellschaft, weil der ja schnell so stigmatisiert wird. Darüber werden wir jetzt gleich nochmal reden. Und wir hören jetzt aber erstmal nochmal einen Song, den du nochmal schnell rausgesucht hast. Dance nochmal ein bisschen und dann gehen wir gleich rein mit dem letzten Part dieses Gesprächs. Und ich finde, der Song, den ich rausgesucht habe, ist auch sehr zum Dancen da. Es ist nämlich Junge von Die Ärzte. Perfekter Tanzsong, hört man in jeder Dorfdisco. Oh ja. Da gehen wir jetzt rein und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ihr hört immer noch Campus Radio Kiel, ihr hört immer noch Möwentalk und ich bin auch immer noch Julius und du bist auch immer noch Rick, wir sind immer noch hier. Yes. Und wir reden heute über Beeinträchtigungen im Leben und im Studium. Wir haben schon über deine Erfahrungen gesprochen mit deinem Autismus, mit deiner Knieverletzung. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ein paar Tipps raushauen an die Leute da draußen, sowohl an betroffene Personen als auch an alle anderen eigentlich, die ja vielleicht den Alltag von betroffenen Personen etwas angenehmer gestalten können. Hast du vielleicht da erstmal schon mal einen Tipp an Personen, die nicht betroffen sind, wenn sie irgendwie merken, da ist irgendwas los? Du hast ja ein paar Sachen gerade schon beschrieben, dass du dann irgendwie dich zurückziehst oder irgendwie anders actest, als es in Anführungszeichen normal ist. Hast du da vielleicht einen Tipp an nicht betroffene Personen? Das klingt jetzt sehr, sehr unhöflich, aber bitte denkt nach. Denkt nach, bevor ihr irgendwas tut. Wenn jemand wirklich aussieht, als wäre er emotional gerade sehr am Ende und die Person steht dann einfach auf und geht, denkt nach, was vielleicht ein Grund sein könnte und werdet nicht sofort wütend oder stempelt es als unhöflich ab. Die Person wollte genauso wenig, dass das Ganze in diesem Moment passiert wie ihr. Und es ist auch überhaupt keine Beleidigung gegen euch. Es hat auch meistens nichts mit euch zu tun. Des Weiteren, das geht jetzt eher an Leute mit, an Interaktionen mit Leuten mit körperlicher Behinderung. Ihr müsst uns nicht beschützen. Wir sind immer noch normale Menschen. Wir können auch immer noch normal agieren. Nett fragen, ob man helfen kann, wenn man sieht, dass jemand gerade Probleme hat, beispielsweise irgendwas zu tragen oder was auch immer, ist überhaupt kein Problem. Aber geht nicht einfach hin und erwartet, dass ihr jetzt die große Person seid, die dieser Person hilft, weil vielleicht brauchen wir eure Hilfe auch einfach gar nicht. Wir lernen damit umzugehen und wir lernen Wege, wie wir immer noch ein normales Leben führen können. Und dabei brauchen wir nicht immer Hilfe. Also generell mehr Rücksicht, mehr Nachdenken, aber jetzt auch nicht so bemüttern, in Anführungszeichen bemüttern oder befettern. Exakt. Sondern ein bisschen einfach, ja, ein bisschen ist es ja im Endeffekt ein bisschen logisch, kurz Distanz und dann gucken, okay, am besten auch die betroffene Person fragen, wie kann ich dir helfen oder was brauchst du jetzt gerade, brauchst du überhaupt irgendetwas und nicht davon ausgehen, ah, okay, die ist körperlich eingeschränkt, körperlich behindert, die braucht auf jeden Fall meine Hilfe, so, sondern ein bisschen einmal drüber nachdenken. Kurz zusammengefasst, das gilt insbesondere in der Interaktion mit Menschen mit Autismus, weil das nun mal so ein großes Stigma ist, behandelt uns nicht wie Kinder. Wir sind keine Kinder. Die meisten von uns, vor allem hier auf dem Campus, sind normale, erwachsene Menschen. Ja, wir haben Beeinträchtigungen, aber wir lernen damit zu leben. Wir sind keine Kinder, auf die ihr aufpassen müsst. Hört auf, mit uns so zu reden. Das ist wirklich respektlos. Das ist schon mal ein guter Tipp auf jeden Fall. Und hast du jetzt auch noch mal einen Tipp für betroffene Personen? Also, wenn jetzt jemand diese Sendung hört und dann merkt, okay, das trifft auf mich auch zu. Du meintest aber selber, es ist schwer, das nachzuvollziehen oder es ist schwer, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die das dir bestätigt. Was kann man dann machen? Habt keine Angst. Das ist, glaube ich, der größte Tipp, den ich geben kann. Habt keine Angst vor dem, was kommt, vor dem, was sein könnte, und schämt euch nicht. Das ist jetzt sehr viel einfacher gesagt als tatsächlich getan. Aber wenn ihr merkt, ihr habt Probleme, wenn ihr merkt, irgendwas stimmt nicht, ich brauche irgendeine Art von Hilfe, dann redet mit Leuten. Andere können nicht wissen, was in euch vorgeht, wenn ihr das nicht aktiv sagt. Also jetzt mit deinem direkten Umfeld reden oder schon professionelle Anlaufstellen ansprechen? Ich würde immer erstmal mit dem direkten Umfeld anfangen, weil die Leute dich am besten kennen. Rede mit wenn es eine Option ist, rede mit deinen Eltern, rede mit deinen besten Freunden, rede generell mit deiner Freundesgruppe, schau, ob die irgendwas gemerkt haben oder sei einfach offen damit. Wenn man jetzt beispielsweise körperlich Schmerzen hat, chronische Schmerzen, wie ich mit meinem Knie, und man halt merkt, es geht irgendwann nicht mehr, habt keine Angst, diesen nächsten Schritt zu gehen. Es ist nun mal so, dass es irgendwann passieren wird. Ich bin 19 Jahre alt, ich werde in 3 Monaten 20, ich habe einen Gehstock. Das ist was, was man so in meinem Alter natürlich nicht sieht, aber ich habe schlicht gemerkt, es geht nicht mehr. Ich hatte auch Angst vor diesem Schritt. Ich hatte Angst, einen Gehstock zu haben. Ich wollte das nicht. Aber es ist eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, weil es das Ganze wirklich einfacher macht. Und es macht es einfacher, damit umzugehen. Es ist besser, über seinen eigenen Schatten zu springen und tatsächlich diese Hilfe zu suchen oder sich aktiv zuzulegen, anstatt sein Leben in Schmerz oder Verwirrung oder was auch immer zu verbringen. Ja, gerade wenn das Umfeld dann Bescheid weiß, dann fällt ja auch ein bisschen diese Scham weg. So, es ist nicht so, dass es so plötzlich passiert und die Leute wissen nicht, was los ist, sondern die wissen, okay, da passiert was, wir haben da schon mal drüber geredet, dann können wir uns dementsprechend auch verhalten. Oder auch ein Gehstock. Oder ich denke jetzt auch an blinde Personen mit dem Blindensymbol, dass die Menschen das von außen schon sehen, okay, da ist irgendwas los, dann ist man wenigstens nicht dieses komplette Verwirrung, nur weil die Person gerade irgendwie nicht so acted, wie man denkt, die Person wird acten, sondern man hat irgendwie einen Anhaltspunkt. Das kann ja vielleicht auch schon mal helfen, irgendwie in der Gesellschaft besser anzukommen. Bei Autismus ist das natürlich ein bisschen anders, weil das in deinem Kopf stattfindet. Aber da hast du ja auch erwähnt, du musstest dir das so ein bisschen selber aneignen, das Wissen. Hast du da nochmal einen Tipp? Wo hast du danach geguckt? Oder was ist so der erste Step, den man da so machen kann? Also für mich war es tatsächlich Corona. Während des Lockdowns, während ich halt alleine zu Hause saß und so wirklich mal nachdenken konnte über mich selber, über meine Handlungen, über was auch immer. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe angefangen, mir verschiedenste Blog-Einträge von anderen autistischen Personen durchzulesen, wie sie das Ganze empfinden. Ich habe angefangen, mir Diagnostikkriterien durchzulesen. Ich habe angefangen, mir Studien durchzulesen, was auch immer. Irgendwann bin ich dann auch an dem Punkt angekommen, wo ich tatsächlich im Austausch mit anderen autistischen Personen war. Und das ist für eine Selbstdiagnose eigentlich der einzige Tipp, den ich geben kann. Mach wirklich deine Recherche. Sag nicht einfach, dass du es hast, wenn du dir nicht wirklich sicher bist. Das klingt jetzt sehr so nach dem Motto, ich muss es beweisen, ich muss es mir auch selber beweisen. Das ist nicht der Fall. Es gibt einem einfach Sicherheit. Mhm. Und vor allem der Fakt, dass ich jetzt einen Namen habe für das, was mit mir falsch ist, macht es so viel einfacher, ja, damit umzugehen. Und auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, wenn du da mit Leuten drüber redest, weil das Wort hat man vielleicht schon mal gehört, dann kannst du es noch mal ein bisschen erklären und dann haben die Leute auch wieder einen Anhaltspunkt. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen einfacher, einfach um damit umzugehen. Du hast jetzt angesprochen, dass du auch angefangen hast, mit anderen autistischen Menschen zu reden. Wo hast du die denn konkret kennengelernt? So, gibt es da jetzt an der Uni oder auf dem Campus konkret Anlaufstellen oder hast du die auch übers Internet gefunden? Also als ich das Ganze bemerkt habe bei mir selber, war ich noch in der Schule, da habe ich gerade mein Abitur gemacht. Das heißt, ich war eher im Austausch mit Leuten online. Für hier auf dem Campus kann ich aber einfach nur empfehlen, es gibt die neurodiverse Hochschulgruppe. Wie vorhin schon gesagt, ist eine neu gegründete Hochschulgruppe, komplett bestehend aus Leuten mit Neurodiversität, also Autismus, ADHS, was auch immer. Wir sind komplett dafür da, eben Leuten zu helfen, beispielsweise Diagnostizierungen, was ist die Mehrzahl? Ja. Ja. So. Diagnostizierungen zu kriegen, ich kann kein Deutsch. Und auch überhaupt erstmal zu verstehen, was könnte es überhaupt sein, was mit mir los ist. Wir sind auch dafür da, weiterzuleiten dann am Ende und auch Anlaufstellen zu geben, wo man dann dementsprechend hingehen könnte, um beispielsweise, ich will es nicht Vorteile nennen, zu kriegen, aber einfach Accommodations. Ja, das Unterstützung einfach, ja, ein bisschen, dass auf euch zugekommen wird, anstatt dass euch Steine in den Weg gelegt werden, so ein bisschen. Genau. Dass diese Steine weggeräumt werden. Und ich hoffe, dass diese Tipps, die wir jetzt genannt haben oder diese Erfahrungsberichte, dass die den Zuhörenden da draußen auch die Steine ein bisschen aus dem Weg rollen können und dass man vor allem die Hoffnung nicht verliert. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Wichtigste. Man erkennt vielleicht atypische Verhaltensweisen, man erkennt irgendwelche, man erkennt Schmerzen an seinem Körper und die dann auch betiteln zu können und darüber zu reden, das ist, glaube ich, schon mal ein erster guter Schritt, den man machen kann, um ja selber auch voranzukommen und nicht irgendwie dann komplett die Hoffnung zu verlieren. Ein großer Tipp, den ich auch noch habe, ist, hört euch selber zu und vertraut euch selber. Ihr kennt euren Körper besser als jeder andere. Und wenn ihr das Gefühl habt, etwas ist falsch, dann ist es wahrscheinlich auch falsch. Okay, das ist auch nochmal ein richtig guter Tipp. Mit diesen Worten entlassen wir euch dann aus dieser heutigen Episode Möwentalk. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Sprecht auch gerne über das Thema mit euren Freundinnen und Familienmitgliedern, damit das Thema auch generell mehr Aufmerksamkeit bekommt und in unserer Gesellschaft ja auch normalisierter wird. Und hast du jetzt noch einen Song? Ich habe noch einen letzten Song mitgebracht. Dann können wir damit in den Feierabend gehen sozusagen. Auf jeden Fall. Welcher ist es denn? Es ist If We Ever Broke Up von Mae Stevens. Dabei wünschen wir euch jetzt nochmal viel Spaß. Wir hören uns gleich nochmal ganz kurz wieder und ihr könnt euch jetzt diesen schönen Song nochmal anhören. Bis gleich. Hey, wir sind hier bei Möwentalk. Wir haben heute ich habe viel Neues gelernt, kann man auch, glaube ich, so sagen, über Autismus, über chronische Krankheiten, denn ich habe heute Rick bei mir. Hallöchen. Du bist ja auch bei uns beim Campusradio und hast jetzt den Zuhörenden und mir, ich war auch ein Zuhörender im Endeffekt, ein bisschen was über deine Erkrankungen und deine Beeinträchtigungen erzählt, deine Erfahrungen mit uns geteilt und auch nochmal ein paar Tipps gegeben am Ende. War das für dich auch aufschlussreich? Auf jeden Fall. Also ich bin generell immer sehr offen mit dem Thema und ich freue mich auch immer sehr darüber, mit anderen Leuten darüber zu reden und sie vielleicht auch, ihnen vielleicht auch ein paar Dinge beizubringen. Ist es denn jetzt so, dass du studierst ja jetzt aktuell noch, welches Semester bist du jetzt? Zweites. Okay, hast du das Gefühl, dass das jetzt dein Studium, oder dass du jetzt, wo du mehr Wissen darüber hast, dass du auch mit deinem Studium jetzt besser klarkommst sozusagen und da mehr Hoffnung hast einfach? Auf jeden Fall, ja. Einfach zu wissen, was los ist, zu wissen, was es ist, einen Namen zu haben, macht das Ganze sehr viel einfacher. Dann hoffe ich mal, dass du dein Studium durchziehst. Mathe ist ja ein dickes Buch, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Du wirkst auch, hast du Bock aber? Mal gucken. Ist es auf Lernt oder so? Es ist einfach. Einfach also, Mathe. Genau. Einfach Mathe. Ich bräuchte eigentlich noch ein Nebenfach. Das Prüfungsamt antwortet mir nicht. Prüfungsamt, wenn ihr das hier hört, antwortet mir. Schreib mal Rick eine schöne Mail. Ja. Schreib ihm einfach eine schöne Mail. Genau. Wir verabschieden uns jetzt von dieser guten Stunde Möwentalk. Wir haben tolle Musik gehört, wir haben aufschlussreiche Erfahrungsberichte gehört und wir wünschen euch noch einen schönen Montag, wenn ihr das jetzt live hört. Falls ihr das nicht live hört, dann wünschen wir euch einen anderen schönen Wochentag. Es gibt ja 7, glaube ich. Ja, es gibt 7. Was ist dein Lieblingswochentag? Oh, gute Frage. Ja. Ich glaube Mittwoch. Mittwoch? Ja. Okay, da ist die Hälfte rum. Ja. Spritwoch nennt man es, glaube ich. Ja, gut. Ich nenne es nicht so, ich habe Leute schon Spritwoch sagen hören, weil man sagt, so die Mitte der Woche, da kann man dann auch nochmal ins Luna. Ich glaube, das Luna hat auch Mittwochs in Kiel. Es hat auch meine Lieblingsbar auf am Mittwoch. Oh, welches ist das? Das Birdcage okay. An der Radostraße. Außerdem ist Mittwoch der einzige Wochentag, der nicht in Tag endet. Finde ich schön, gefällt mir. Stimmt, voll allein. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Sehr gut, dann genießen wir den Montag und freuen uns schon auf den Mittwoch und wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Auf Wiedersehen und bis dann. Tschüssi.